Pancho, Pablo und Paco Panther, zweiter Teil. Nach einigen Tagen hatte sich die Aufregung sowohl unter den Tieren in den Käfigen als auch unter den Menschen davor gelegt. Es kamen immer weniger Besucher und nach einigen Wochen waren die einzigen, die länger blieben, die Maler. Sie saßen zu zweit oder zu dritt vor den Käfigen an ihren Staffeleien und malten die Raubkatzen oder skizzierten ihre Bewegungen und Posen auf großen Blöcken. Wenn in den Morgenstunden die Sonne viel Licht in die Käfige warf, dann waren die drei schwarzen Panther bei ihnen besonders beliebt, denn im Sonnenlicht war ihr schwarzes Fell besonders schön. »Es wird immer kälter«, bemerkte Pablo eines Morgens. »Jedes Mal, wenn ich ausatme, kann ich es sehen.« Paco rief von nebenan, »geht mir auch so. Zuerst fand ich das kühle Wetter ja wirklich angenehm, aber so langsam fange ich an zu frieren.« »Ich muss etwas schlafen«, sagte Pancho und legte sich nach ganz hinten in seiner Höhle in den Schatten. Die drei Äffchen, die vor seiner Höhle saßen und abwechselnd durch die Stangen auf ihn und dann auf ihre Holzgestelle gestarrt hatten, machten enttäuschte Geräusche. »Ja, ich weiß«, fauchte Pancho, »ihr wollt mich laufen sehen. Ihr seid verrückt, ihr großen Äffchen.« Pablo fragte, »Was haben sie denn davon, wenn du läufst und sie dich dabei sehen?« Pancho gähnte, »Ich weiß es nicht. Sie wollen es einfach.« Pablo stand nun auf und begann zu laufen. Wieder war ein enttäuschter Laut von zwei Menschen zu hören. »Eigenartig, meine beiden wollen, dass ich sitzen bleibe. Aber ich muss mir mal ein wenig die Beine vertreten.« Pancho schloss die Augen und rief, »Paco, schläfst du noch? Setz dich doch mal hin.« Nach einem Augenblick kam Bewegung in die Menschen vor den Käfigen. Die beiden, die vor Pablos Höhle gesessen hatten, nahmen ihre Holzgestelle und zogen vor die Höhle von Paco. Und diejenigen, die vorher dem laufenden Pancho zugesehen hatten, gingen eine Höhle weiter zu Pablo. »Ich glaube, die sind nicht ganz so dumm«, sagte Paco, als er seine Pose korrigierte, bis die zwei Äffchen vor seiner Höhle zufriedene Gesichter machten und sich wieder entspannten. Pablo lief im Kreis und immer, wenn er an der Seite mit den Stangen vorbeikam, lächelten die drei Äffchen vor seinem Käfig ihn an. »Wir machen es abwechselnd«, rief Pablo. »Einer geht, einer sitzt, einer schläft.« Pancho machte die Augen nicht mehr auf, sondern dachte darüber nach, was die Verrückten da draußen wohl von ihnen wollten. Darüber schlief er ein. Er wachte erst wieder auf, als am Abend durch eine Klappe das Essen in seine Höhle kam. Er leckte einmal kräftig mit seiner rauen Zunge über das große Stück Fleisch, hörte die anderen klappen und dann hörte er seinen Bruder Pablo. »Es riecht nicht nach den Tieren, die sie vor ihre Holzfahrzeuge spannen, und es ist doch kein Tier, das wir aus dem Wald kennen, aber es ist das beste Fleisch, das ich je gegessen habe.« Pancho leckte noch einmal genüsslich über sein Stück Fleisch und nickte. »Stimmt, was immer das für ein köstliches Tier ist, es verdient unseren besonderen Respekt.« Dann biss er hinein und murmelte, »Es fehlen nur ein paar Knochen darin.« Nachdem sie sich alle drei satt gegessen hatten, beobachteten sie still, wie die Sonne im Südwesten versank. Aus dieser Richtung waren sie gekommen, und da mussten sie auch wieder hin. Als es dunkel war und auch die fremdländischen Laute der anderen Mitgefangenen verstummt waren, flüsterte Pablo, »Pancho, was glaubst du, warum sie uns hierher gebracht haben?« Pancho fragte sich das schon, seit er in der kleinen Holzhöhle in Brasilien aufgewacht war und ihre Reise begonnen hatte. »Ich nehme an, die Menschen waren nicht so glücklich mit dem Besuchsverbot für Jaguare. Sie wollen wieder von uns gesehen werden, also haben sie uns hergebracht, wo wir sie ansehen müssen. Sie halten uns für Götter, du darfst nicht vergessen, dass wir es mit Verrückten und hier bei der helleren Sorte offensichtlich auch noch mit einer überaus primitiven Gattung zu tun haben.« Ihr kleiner Bruder Paco meldete sich aus der Nachbarhöhle. Ich glaube nicht, dass Sie so primitiv sind. Ich habe heute gesehen, was Sie hier machen, und es war sehr schön. Was haben Sie denn gemacht, dass du keine Angst davor hattest? Fragte Pancho. Kopfstupser, rief Pablo. Ihr seid gemein, fauchte Paco, und eine der fremden Katzen fauchte noch lauter aus einem der Käfige zurück. Entschuldigung, sagte Paco laut und flüsterte dann weiter. Die Menschen machen da etwas, ich weiß nicht genau wie, aber es kommt dabei etwas heraus, das genauso aussieht wie wir. Paco erklärte weiter. Als ihr beiden heute geschlafen habt oder im Kreis gelaufen seid, habe ich versucht, mit den Äffchen Kontakt aufzunehmen. Pancho lachte. Das letzte Äffchen, das ich angefaucht habe, musste weggetragen werden. Pablo lachte auch und rief von nebenan laut Kopfstupser. Die fremde Katze beschwerte sich wieder über den Lärm, wie die Panther vermuteten, denn sie konnten es nicht wirklich verstehen. Nur, dass da jemand sehr wütend war und eine beeindruckende Stimme hatte. Also, flüsterte Paco, erinnert ihr euch, wie sich Pablo immer in die kleine Höhle geflüchtet hat, wenn Mama sauer war? Da hat sie ihn immer nur rausgekriegt, wenn sie... Pablo fiel ihm ins Wort. Wenn sie die Sache mit der Pfote gemacht hat. Paco sagte, genau. Also habe ich das heute mit den Äffchen auch probiert. Ich habe die Pranke durch die Stangen gesteckt und dann ganz langsam die Krallen eingezogen und dann mit der entspannten Pfote gewinkt. Mama hat immer gesagt, ihre Pfoten hätten etwas Magisches. Und hier hat es auch gewirkt. Als sie das gesehen haben, sind sie nach einem Moment näher gekommen. Und weil ich dann auf die Blätter in ihren Händen gestarrt habe, haben sie mir die gezeigt. Pancho schloss die Augen und fragte gelangweilt, und was war dann da so Besonderes dran? Paco flüsterte aufgeregt. Da war eine Abbildung von mir drauf, wie ein Spiegelbild im Wasser, nur dass es sich nicht bewegt hat. Pancho machte die Augen wieder auf. Eine Abbildung von dir? Fragte er unglaubwürdig. Ja, von mir, flüsterte Paco noch aufgeregter. Erinnert ihr euch an die kleine Ecke, die mir die Schnappschildkröte aus meinem Ohr gebissen hatte? Die war da sogar abgebildet. Ich dachte auch zuerst, wie verrückt die sind, dass sie eine Abbildung machen, um sie mir dann zu zeigen, wo ich doch direkt vor ihnen saß. Aber vielleicht nehmen sie mich so mit nach Hause, um mich da noch besser verehren zu können. Verehren? Fragte Pablo lachend. Sie verehren dich? Paco sagte, ich habe noch mehr gesehen. Sobald sie gemerkt haben, dass ich mich für diese Abbildungen interessiere, haben sie mir stolz mehr gezeigt. Da waren auch Abbildungen von dir, Pablo, und auch von dir, Pancho. Bist du sicher? Fragte Pancho. Ich werde doch wohl meine Brüder an ihren Barthaaren erkennen. Aber das ist immer noch nicht alles. Ich habe auch die fremden Katzen gesehen, die hier so streng riechen und so rumschreien. Die sehen vielleicht komisch aus. Er wartete darauf, dass seine Brüder fragen würden, wie komisch sie aussahen, aber die hörten nur weiter gespannt zu, also flüsterte Paco nach einer kurzen Pause weiter. Einer scheint Flecken zu haben wie Onkel Pedro und ein anderer hat Streifen anstelle von Punkten und noch ein anderer hat überhaupt kein Muster, aber dafür ganz lange Haare am Kopf, wie ein Wildschwein. Aber im Gesicht sahen sie uns allen ähnlich. Für einen Moment war es ganz still. Dann sagte Pancho, wisst ihr, was das bedeutet? Es blieb ganz still und Pancho beantwortete seine Frage selbst. Es bedeutet, dass ich recht hatte. Die Menschenäffchen wollen uns wieder mehr verehren. Sie haben in allen Wäldern die Wächter gefangen und sie lebendig hierher gebracht. Versteht ihr? Sie wissen jetzt, dass Jaguare und andere Wächter einfach wieder von den Pyramiden heruntersteigen und zurück in den Wald gehen, wenn sie sich verehrt genug fühlen. Deshalb haben sie die Pyramiden jetzt so gebaut, dass wir nicht weglaufen können. Sie halten uns in ihrem Wahnsinn für Götter und verehren uns und füttern uns mit frischem Fleisch ohne Knochen. Das ist doch genauso, wie Mama uns das von den Jaguaren auf den Pyramiden erzählt hat. Und wir wären doch längst auf dem Weg nach Hause, wenn diese Stäbe nicht wären. Pablo streckte sich und gähnte. Also eigentlich habe ich schon damals, als Mama davon erzählt hat, gedacht, dass es mir ganz gut gefallen würde, auf einer Pyramide zu wohnen und die Menschen für mich jagen zu lassen. Pancho fauchte. »Das kommt davon, dass du nie richtig aufpasst. Mama hat auch gesagt, dass es weder für die Jaguare noch für die Menschen gut war und dass der Wald gelitten hat.« Pablo erschrak und hörte auf, sich zu strecken. Ihre Ausbildung zum erwachsenen schwarzen Panther war deshalb so schwierig und wichtig, hatte ihre Mutter immer betont, weil sie als Wächter des Waldes dafür zu sorgen hatten, dass der Wald nicht litt. Der Wald war die Welt, in der sie lebten, und diese Welt war den Jaguaren als Ganzes heilig. So suchten sie auch ihre Beute aus. Sie durften nie zu viele von einer Gattung fressen, nie zu junge Tiere oder Mütter, die sich noch um ihre Jungen kümmerten, denn darunter hätte der Wald gelitten. Ohne ihre Mütter wären auch die Jungen gestorben, ohne die Jungen gab es keine neuen Generationen von Beute und ohne die Beute konnten die Jaguare selbst auch keine Jungen bekommen. Alle waren Teil des ewigen Kreislaufs. Deswegen waren das Wohlergehen des Waldes und der Respekt vor ihrer Beute und der Aufgabe, die sie im Wald erfüllen, das Wichtigste für die jungen Panther. Pablo schluchzte. »Wenn jetzt auch noch der Wald leidet, weil wir seit Wochen weg sind, dann wird Mama uns am Nacken über einen Ameisenhügel halten, egal wie groß und schwer wir sind. Und diesmal wird sie nicht nur drohen, sondern mich sicher fallen lassen.« Pancho beruhigte ihn. »Wir müssen nur schnell hier raus, bevor Mama merkt, was los ist.« Am nächsten Tag versuchten auch Pablo und Pancho den Trick ihrer Mutter und winkten mit ihren magischen Pfoten einige der verrückten Äffchen näher und ließen sich ihre Abbildungen zeigen. »Sie sind auf jeden Fall wahnsinnig«, stellte Pancho fest, »aber die Abbildungen sind wirklich schön.« »Sind sie nicht wundervoll?«, fragte ein Künstler den anderen, als dieser sich neben ihm niederließ und auch begann, den laufenden Panther zu malen. »Ja, fantastisch«, schwärmte der andere Maler. »Gerade zu dieser Tageszeit, wenn das schwarze Fell in der Sonne schimmert, ihre makellose Schönheit ist überwältigend einfach und dabei einfach überwältigend.« Der erste Maler nickte und sagte, »Gerade dieses unbefleckte schwarze Fell ist eine wirkliche Herausforderung für jeden Maler. Sollen doch andere Tiger und Leoparden malen, die schwarzen Panther aber sind die schönsten auf einem guten Bild.« Gerade als die beiden sich wieder ihren Gemälden widmeten, legte sich der Panther in eine Ecke und machte die Augen zu. »Schade«, seufzte der Maler, der gerade erst gekommen war. »Nicht so schlimm, ich sehe gerade, dass der Panther im Nachbarkäfig aufgestanden ist.« Die beiden nahmen ihre Stühle und Staffeleien und rückten einen Käfig weiter. Ein weiterer Künstler kam ihnen entgegen und setzte sich vor den dritten Panther, der gerade aufgewacht war und sich ganz weit vorn am Gitter in die Sonne setzte. Pancho war mit Sitzen dran, Pablo lief im Kreis und Paco schlief sein wohlverdientes Mittagsschläfchen. Er war den ganzen Vormittag im Kreis gelaufen. Pancho sagte, »Einer von denen hat mir eine Abbildung hingehalten, die seine Anführerin neben den Stangen meiner Höhle zeigt. Eine von denen mit den vielen Federn am Kopfschmuck. Als ich sie mir angesehen habe und mein eigenes Abbild daneben, habe ich die Äffchen irgendwie beneidet. Sie können stinken und sich so bunt schmücken, wie sie wollen. Und sie sind dabei irgendwie so schön.« »Ohne stehen zu bleiben«, sagte Pablo. »Das stimmt. Am Anfang fand ich sie auch nur niedlich. Aber sie sind wirklich schön. Wie Papageien, aber noch bunter und unterschiedlicher.« Pancho versuchte, sich nicht zu bewegen, damit die Äffchen vor seinem Käfig sich nicht aufregen und schön weiter lächelten. »Deshalb beneide ich sie. Schau dir uns an. Wir sind wie Schatten. Wir sind nicht die Wächter des Waldes, wir sind die Geister des Waldes. Keiner ist so farblos und unauffällig wie wir. Und so wie Mama es uns beigebracht hat. Wir sind immer unsichtbar.« »Sind sie nicht wunderschön?« schwärmte einer der Künstler wieder vor dem Käfig und begann, seine Sachen zusammenzupacken. Am Himmel zogen dunkle Wolken auf. Nach und nach verschwanden die Künstler in ihre Ateliers. Nur ein Mann blieb sitzen. Er war schon seit dem Morgen da und saß die ganze Zeit nur vor diesem einen Pantherkäfig und machte sich Notizen in ein kleines Buch. »Was will der eine noch da?« fragte Pablo. Pancho sagte, »Ich weiß es nicht, aber er sieht mich die ganze Zeit nur an, egal was ich mache.« Pablo hörte auf, im Kreis zu laufen, ließ sich fallen und stöhnte. »Dann mache ich mal eine Pause.« Pancho sah den Mann an. Er sah freundlich aus, denn er hatte Schnurrhaare, wie manche von den männlichen Äffchen, und er sah Pancho immer direkt in die Augen, nicht wie die meisten zuerst auf seine Zähne. »Der ist irgendwie anders als die anderen Äffchen. Seine Abbildung scheint auch sehr klein zu sein«, sagte Pancho, und dann sagte er noch, »ich glaube, er ist nicht ganz dicht.« Pablo lachte. »Die sind doch alle verrückt.« Pancho erwiderte, »das meine ich gar nicht. Der hier ist wirklich undicht. Dem läuft Wasser aus den Augen und aus der Nase.« Pablo stand wieder auf, kam näher an die Stangen heran, um besser sehen zu können, und sagte dann, »ich denke, der ist nicht nur verrückt, sondern auch krank.« Pancho steckte seine Pranke durch das Gitter, zog die Krallen ein und winkte den Menschen mit seiner Pfote näher. Der stolperte ungläubig heran. Pancho sah nur auf das Ding, das er in seinen krallenlosen Fingern hielt. Er bemerkte Panchos Interesse sofort und zeigte ihm seine Abbildung. Pancho war enttäuscht. »Ich kann gar nichts erkennen. Er kritzelt nur. Aber trotzdem scheint er sehr zufrieden zu sein und nicht krank. Aber undicht ist er immer noch.« Mitten in der Nacht fielen zwei Schatten von der Mauer in den botanischen Garten. Sie stöhnten auf und torkelten dann aus den Büschen auf den Gehweg, wo sie geräuschvoll gegen einen Mülleimer stießen. Die beiden Männer erstarrten vor Schreck, sahen sich einen Augenblick an, dann machten sie beide laut »Psst«, bevor sie sich weiter bewegten. »Was tue ich hier, Rainer?« flüsterte der eine, und der andere lallte betrunken zurück. »Du sollst ihn selbst sehen, diesen traurigen Gott der Schönheit. Ist gleich da vorn.« »Psst«, machte der Erste wieder und hielt sich an einer der Gaslampen fest, die den Gehweg erleuchteten. Der, den er Rainer genannt hatte, versuchte, ihn weiterzuziehen, aber er hielt sich mit aller Kraft fest und lallte, »Ich bin doch wegen der Sammlung alter Holzschnitte in Paris, um nicht um nachts in den botanischen Garten einzubrechen.« Rainer lallte zurück. »Gib bitte, Franz, lass halt los, du musst ihn sehen, jetzt!« Franz ließ los und zusammen torkelten sie weiter. »Da ist er, meine Inspiration«, lallte Rainer und zeigte durch das Gitter. »Pancho, du hast Besuch, mein Panther«, flüsterte Paco. »Ich seh's schon«, antwortete dieser und ging zu den Stäben, hinter denen sich die beiden Äffchen aneinander festhielten. Auch wenn das Licht der Gaslaternen den Platz vor seiner Höhle nur schwach erleuchtete, konnte Pancho mit seinen scharfen Augen sofort erkennen, wer der eine von den beiden war. »Es ist der undichte Mensch«, sagte er, und eine der fremden Katzen fauchte etwas Unfreundliches. Pancho grinste. »Er ist noch undichter als vorher. Jetzt läuft es ihm auch aus dem Mund. Und es ist kein Wasser, soweit ich das riechen kann.« »Geht's wieder, Rainer?« fragte Franz. Rainer nickte, wischte sich den Mund mit einem Taschentuch ab und rief laut, »Es ist eine Schande!« Und dann flüsterte er, »Eigentlich müsste ich ihn zum Dank freilassen aus seinem viel zu kleinen Käfig.« Franz sah ihn lange an und lallte dann, »Wie willst du das anstellen, ohne dabei gefressen zu werden?« »Ist ganz einfach«, lallte Rainer. »Komm, ich zeig's dir.« Sie torkelten auf die Rückseite der langen Käfigreihe. Rainer zeigte auf die Metalltore, die die Ausgänge in der Rückseite der Käfige verschlossen. Siehst du die Seile an den Türen? Sie gehen alle bis zum Dach und wieder runter zu dem Hebel. Wir klettern mit der Leiter da vorne auf das Dach und dann ziehen wir an dem Seil und lassen ihn raus. Er kann uns gar nichts tun. Weil wir dann auf dem Dach sind, beendete Franz den Satz für ihn. Sie schwankten zur Leiter, stellten diese an die Rückseite der Käfige und kletterten auf das Dach der Käfigreihe. In welchem Käfig sitzt deine Inspiration denn? Wollte Franz wissen, und Rainer überlegte. Im 8. oder 9. von rechts? Franz lallte, im 8. oder 9.? Rainer überlegte wieder und sagte dann, 9. Sie zählten die Käfige ab und zogen fest an dem Seil, bis sich unten die Tür hob. Meine Höhle geht gerade auf, Panther, rief Paco. Spring sofort raus, rief Pancho. Bist du sicher? Fragte Paco ängstlich. Ach, Paco, riefen seine Brüder im Chor. Paco machte die zwei Schritte bis zu dem Loch, das sich gerade in der Wand aufgetan hatte, und schaute nach draußen. Nichts zu sehen. Er fasste all seinen Mut zusammen und machte einen großen Satz durch das Loch nach draußen. Über ihm hörte er ein Wispern. Er schaute nach oben und sah die beiden Menschen über den Rand des Daches schauen. »Die beiden sitzen oben auf der Höhle und scheinen zu glauben, ich könnte sie weder hören noch sehen«, rief Paco seinen Brüdern zu. »Sag ihnen, sie sollen unsere Höhlen auch aufmachen«, fauchte Pancho. Paco war mit einem Satz oben auf dem Dach. Die beiden Äffchen lagen auf dem Bauch am Rand des Daches und starrten ihn erschreckt an. »Könnt ihr bitte meine Brüder auch rauslassen?« schnurrte Paco. Seine Brüder hörten ihn und riefen im Chor, »Ach, Paco!« Paco ging etwas näher an die beiden heran und fauchte, »Aufmachen, sofort!« »Sehr gut, Paco!« hörte er Pablo rufen. Paco rümpfte die Nase und rief, »Sie bewegen sich nicht und mindestens einem ist ein Missgeschick passiert.« Pablo lachte, »Du meinst, er hat sich nass gemacht?« »Wie du, als wir zum ersten Mal einer Anaconda begegnet sind?« Pancho rief, »Kopfstupser!« Paco fauchte die Menschen noch einmal an und endlich bewegten sie sich. Allerdings kletterten sie wieder herunter. Paco sprang nach unten auf den Boden und stellte sich unter die Leiter. Nun kletterten sie wieder nach oben. Paco sprang hinterher und drängte sie über die Höhle von Pancho. »Aufmachen!« fauchte er wieder. Die beiden knieten vor ihm und sabberten. Paco verstand das irgendwie. Er hatte selbst oft Angst gehabt, als er noch kleiner gewesen war, und selbst jetzt, wo er größer war, machten ihm immer noch manche Dinge Angst. Die Äffchen taten ihm leid und er versuchte es mit dem Pfotentrick. Er zeigte seine Pranke und sie quiekten irgendwelche unverständlichen Geräusche. Dann fuhr er die Krallen ein und streichelte dem einen mit der Pfote sanft über den Kopf. Der hörte sofort auf zu wimmern und sah Paco mit großen Augen an. Paco tippte mit seiner Pfote auf den Rand des Daches. Der Mensch kroch an den Rand des Daches und sagte irgendetwas, das Paco nicht verstand. Er tippte wieder auf den Rand des Daches. Der Mensch griff mit seinen Händen über den Rand und kurz darauf hörte er Pancho rufen, »Ich komme!« Im nächsten Augenblick stand er neben Paco auf dem Dach. Die beiden hatten sich nicht mehr gesehen, seit sie in der Falle in Brasilien eingeschlafen waren. Sie drückten ihre Köpfe und Schultern aneinander und gaben sich einen dicken Jaguarschmatzer und schnurrten glücklich dabei. Dann fauchte Pancho die beiden Menschen an. »Lasst Pablo raus!« Die beiden fingen sofort wieder an zu sabbern. »Nicht so«, sagte Paco und zeigte Pancho den Pfotentrick. Pancho streichelte den beiden sanft über den Kopf. Dann drängte er sie vorsichtig weiter bis zur nächsten Höhle. Und einen Moment später stand auch Pablo neben ihnen auf dem Dach. Er fauchte als erstes die beiden Menschen an, dann drehte er sich zu Pancho und Paco um und sie alle kuschelten und schmusten und schmatzten für einen Moment. Franz war schon zum nächsten Käfig gerobbt und sagte dabei stotternd und bibbernd: »Ich lasse so viele Tiere frei, wie ihr wollt, wenn ihr mich nur nicht auffresst.« Er drehte sich um und da saß nur Rainer und schüttelte mit dem Kopf. »Sie sind weg«, flüsterte er. »Wohin?« fragte Franz leise. »Einfach verschwunden«, flüsterte Rainer. »Ich habe nur einen kurzen Moment zu dir gesehen und als ich mich wieder umgedreht habe, waren alle drei weg.« Franz stand auf und half Rainer auch aufzustehen. »Lass uns auch verschwinden. Ich bin völlig nüchtern und ich brauche frische Hosen.« Pancho, Pablo und Paco waren schon über die Mauer des Botanischen Gartens hinweg. »Was haben die bloß mit dem Wald gemacht?« fragte Paco. Pablo sah sich um und zuckte mit den Schultern. »Sie haben ihn weggemacht und die wenigen Bäume, die noch stehen, haben auch schon alle keine Blätter mehr.« Pancho schaute nach oben und sagte: »Mama rät immer, von oben hat Panther einen besseren Überblick.« Sie kletterten auf den nächsten Felsen und stellten dabei fest, dass die Felsen hier voller Wohnhöhlen für große Äffchen waren. Als sie oben angekommen waren, schauten sie über die Landschaft. Sie sahen fast keine Bäume, aber die Siedlung der Menschen, die sich hier bis zum Horizont erstreckte, leuchtete in vielen tausend Lichtern. Pancho schüttelte angewidert den Kopf und flüsterte traurig: »Es ist noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie haben den ganzen Wald zerstört, so weit wie wir sehen können. Wahrscheinlich haben sie deshalb alle Wächter der Wälder in diese Höhlen gesteckt. Ohne uns Wächter ist der Wald völlig schutzlos. Wir müssen zurück in unseren Wald, um Mama und die anderen Jaguare zu warnen.« Paco und Pablo guckten ihn betreten an. »Vorschläge«, fauchte Pancho. Pablo nickte in Richtung Westen. »Seht ihr den einen ganz großen Baum mit den Lichtern, der da so tot und ohne Äste steht? Von da oben können wir sicher bis nach Hause gucken.« Pancho sah nach Westen und nickte. »Ich bezweifle, dass es ein Baum ist, aber die Idee ist gut.« Sie machten sich auf den Weg zu dem Baum. Drei schwarzen Panther liefen über die Dächer von Paris nach Westen. Weil ein Jaguar aus dem Stand 6 Meter weit und mit Anlauf noch weiter springen kann, hatten sie keine Probleme, ungesehen bis zu den Luxemburggärten zu gelangen, wo sie zum ersten Mal die Dächer verließen und durch den Park schlichen. Auf der anderen Seite angekommen, sprangen und kletterten sie wieder auf die Dächer und liefen weiter nach Westen, sie zum Marsfeld gelangten, an dessen anderem Ende der Eiffelturm steht. »Das ist kein Baum«, sagte Pancho, als sie sich durch den nächtlichen Park schlichen. »Und die Bäume, die hier so eigenartig in Reihe und Glied wachsen, sehen auch weder glücklich noch wie ein Wald aus.« Paco bemerkte ängstlich: »Ich habe den ganzen Weg keine Wächter mehr gerochen. Es gibt hier keine wie uns, deshalb sind die Bäume so komisch und die Menschen hier so besonders verrückt.« Pablo sah nach oben und staunte. »Ist wirklich riesengroß, auch wenn es kein Baum ist.« Sie erreichten die Wurzeln des Baumes, der keiner war, und Pancho roch daran. Dann rieb er seinen Kopf an der Rinde, um seinen Duft zu hinterlassen, und weil er es immer so machte, streckte er sich anschließend so weit er konnte daran hoch und kratzte mit den 10 Krallen seiner beiden Vorderpranken an dem Baum herunter. Seine Brüder kniffen ihre Augen zu und drehten ihre Ohren weg, als sie das Geräusch hörten, das Panchos Krallen machten. »Ist nicht mal Holz«, stellte Pancho fest. »Daran hochzuklettern wird auch für uns nicht einfach sein.« Paco flüsterte ängstlich: »Gibt es keinen anderen Weg?« und sah sich um. »Da hinten scheint ein Pfad zu sein, der nach oben führt, seht ihr?« Seine Brüder schauten sich auch um und Pablo flüsterte: »Da hinten sitzen 2 Menschen. Pancho beobachtete die beiden einen Moment und flüsterte dann: »Die sind miteinander beschäftigt, genauso wie die anderen beiden da hinten. Sie werden uns nicht bemerken, Also los, wir nehmen den Pfad nach oben. Etwa eine halbe Stunde später schlichen drei Panther die ganz enge Wendeltreppe hinauf, die zur Spitze des Eiffelturms führt. Ganz oben angekommen, setzten sie sich nebeneinander und sahen traurig über die Stadt. Sie blieben, bis das erste schwache Licht den Himmel im Osten erhellte. Dann stiegen sie ab und rannten über die Dächer der Stadt weiter nach Südwesten, am Fluss entlang. Unter ihnen erwachte die Stadt. Fuhrwerke und Handkarren klapperten über das Kopfsteinpflaster und in den Hinterhöfen weinten Babys und Mütter riefen nach ihren Kindern. Ein kleiner Junge sah verschlafen aus seinem Dachfenster und erblickte die größte schwarze Katze, die er je gesehen hatte. Gerade als er näher an das Fenster rannte, um ihr hinterherschauen zu können, sprang eine zweite an seinem Fenster vorbei, die noch größer erschien. Er blieb wie angewurzelt stehen, als im gleichen Moment noch eine dritte Katze an seinem Fenster vorbeisprang. Nun drehte er sich rum und rannte vom Fenster weg und schrie, »Papa!« Als er mit seinem verschlafenen Vater wieder an dem Fenster ankam, war weit und breit nichts zu sehen. Ein Stück weiter stand eine Frau auf einem kleinen Balkon und holte Wäsche von einer Leine. Sie sah die drei großen Katzen ganz deutlich direkt über sich von einem Dach zum nächsten springen. Sie lief schreiend in ihre Wohnung, und als sie mit ihrem Mann wieder auf den Balkon kam, war da nichts mehr zu sehen. 20 oder 30 Menschen sahen an diesem Morgen drei enorme schwarze Katzen, aber niemand glaubte ihnen, dass es Panther gewesen seien. Und als die Sonne aufging, hatten die drei großen Katzen längst den Rand der Stadt erreicht und waren in den Wäldern verschwunden. Nachdem die Sonne etwas höher gestiegen war, machten sie in einer kleinen Lichtung eine Pause. Sie schmusten und kuschelten eine Weile in den warmen Sonnenstrahlen, dann liefen sie weiter. Sie blieben zwar in den Schatten und verhielten sich völlig lautlos, wie sie es von ihrer Mutter gelernt hatten, aber sie liefen nicht mehr hintereinander, sondern nebeneinander, und sie liefen viel schneller, als sie es mit ihrer Mutter getan hätten. Paco machte das ein wenig Sorgen. »Wenn es hier in den Wäldern nun riesige, gestreifte Wächterkatzen gibt, wie sie auf den Abbildungen der Menschen waren?« Pablo lachte und antwortete, »dann würden wir endlich mal eine von denen sehen. Wir sind nach unserer Flucht hinter die Höhlen gesprungen und sofort weggerannt. Wir haben uns weder die anderen Katzen angesehen, noch haben wir den Menschen gesagt, sie sollen die anderen freilassen. Wir sind einfach unserem Instinkt gefolgt. Wir haben das Problem gelöst, indem wir uns schnell davon wegbewegt haben.« Pancho wurde langsamer und blieb stehen. Seine Brüder hielten auch an. Pancho setzte sich, machte ein nachdenkliches Gesicht und sah über seine Schulter zurück dahin, wo sie hergekommen waren. »Ob wir zurückgehen und die anderen auch befreien sollten?« fragte er und funkelte die Brüder aus seinen geschlitzten Pupillen an. »Ach, Pancho«, riefen seine Brüder im Chor. Er sah sie verwundert an und Pablo fauchte, »wenn du schon so viel nachdenkst, dann denk auch über alles nach. Die großen Äffchen haben längst bemerkt, dass wir nicht mehr da sind. Was glaubst du, wie viele Menschen da jetzt auf uns warten?« Nur drei Männer standen vor den leeren Käfigen mit den Nummern 9, 10 und 11. Einer hatte eine Mütze auf und zwei trugen Zylinder. Der erste Zylinder sagte leise, »Nein, keine Polizei, wir haben unglaubliches Glück.« Der andere Zylinder drehte sich zu ihm um und fragte, »Was ist daran Glück?« Der erste Zylinder sagte, »Diese drei Panther waren schwarze Jaguare.« Der andere schüttelte seinen Zylinder. »Mein Gott, Jaguare haben den stärksten Kiefer aller Raubkatzen!« Der erste Zylinder beruhigte ihn. »Sie sind auch die scheuesten aller Raubkatzen. Wenn sie nicht gesehen werden wollen, werden sie nicht gesehen. Sie können sehr schnell laufen und sehr weit springen. Die sind längst über alle Berge. Sie werden einen Wald suchen und Rehe schlagen. Und wir werden nie wieder von ihnen hören, hoffe ich. Wir haben in diesen Käfigen Löwen, Tiger und Leoparden. die alle dafür berühmt und berüchtigt sind, Menschen zu töten oder sogar zu fressen. Würden diese Raubkatzen frei durch Paris laufen, wäre das sicher eine Katastrophe. Aber es gibt bis heute keinen einzigen Beweis dafür, dass ein Jaguar je einen Menschen getötet hat. Was tun wir also? Wollte der zweite Zylinder wissen. Wir bestellen bei den Großwildjägern 3 neue Jaguare. Wir sagen, die 3 Panther wären erkrankt und in ein paar Tagen können wir dann sagen, sie wären eingegangen. Kein Sterbenswörtchen zu niemandem, verstanden? Der Mann mit der Mütze nickte und die beiden Zylinder nickten. Einige Straßen weiter saßen 2 völlig verkaterte Männer in einem Café und tranken Kaffee. »Ich hatte einen verrückten Traum«, flüsterte der eine und nippte an seiner Tasse. »Das war kein Traum«, zischte der andere und sagte dann, »wir werden nie wieder darüber reden, zumindest bis wir in der Zeitung lesen, dass wir darüber reden müssen, weil durch unsere Schnapsidee jemand verletzt wurde. Bis dahin ist das Thema gestorben.« Am Abend hoben sich die Nasen der 3 Panther hoch in die Luft. Sie trugen die Köpfe beim Laufen sonst immer gesenkt, aber etwas roch ganz hervorragend. »Riecht ihr das auch?«, fragte Pablo. »Das ist das Fleisch«, antwortete Pancho, und Paco beendete seinen Satz. »Das Fleisch, das jeden Abend durch die Klappe in die Höhle kam.« Pancho grinste seine Brüder an und fragte leise, »Wollt ihr auch herausfinden, wo das leckere Fleisch herkommt?« Alle 3 grinsten und schlichen dem Geruch nach. Auf einer großen Lichtung sahen sie ihre Beute. Es war ein großes braunes Tier mit 2 gefährlich aussehenden Hörnern auf der Stirn und einem dicken Hautsack zwischen den Hinterläufen. Es stand einfach da und fraß Gras. Sie kletterten auf einen Baum am Rande der Lichtung und warteten, bis das Tier näher kam. Pancho flüsterte, »Pablo an die Hinterbeine, Paco auf den Rücken, ich nehme den Kopf.« Das Tier war schon in Reichweite, als es plötzlich den Kopf hob und direkt zu ihrem Baum sah. Pancho fauchte, »Jetzt!« und die Muskeln der 3 Brüder katapultierten sie in die Luft. 3 weit aufgerissene Mäuler voller langer Zähne und 12 Pranken mit insgesamt 54 messerscharfen Krallen sprangen durch die Luft. Sie landeten genau wie geplant, noch bevor das große Tier auch nur einen Schritt machen konnte. Pablo hielt die Hinterbeine zusammen und brachte das Tier ins Straucheln. Paco auf dem Rücken brachte es zum Kippen und Pancho am Kopf brachte es schließlich zu Fall. Mit einem dumpfen Geräusch landeten alle 4 im Gras. Pancho hielt dem Tier mit beiden Pranken die Schnauze zu und flüsterte in das große braune Ohr, »Danke, dass du uns hilfst, Kraft für unseren langen Weg zu bekommen. Mögen deine Nachfahren die Pflanzen genießen, die aus unseren Gräbern sprießen werden.« Das braune Auge, das ihn gerade noch groß angestarrt hatte, entspannte sich. Dann klimperte es einmal mit seinen langen Wimpern und schloss sich. Pancho wartete, bis das Tier noch einmal tief durchgeatmet hatte. Dann brach er mit einem einzigen Biss das Genick. In den folgenden Wochen überquerten die 3 schwarzen Panther Eisenbahnlinien, Straßen und Flüsse. Jaguare und Tiger sind die einzigen großen Katzen, die ausdauernd schwimmen können. Weil sie sich schnell, lautlos und immer in den Schatten bewegten, fielen sie kaum noch Menschen auf. Sie bewegten sich immer genau nach Süd-Südwest, auf das Gebirge der Pyrenäen zu. Dort fingen sie die leckersten Wildschweine, die sie je gefressen hatten. Hätte man die Spur aus verspeisten Kühen, Hühnern, Rehen und Wildschweinen auf einer Karte verbunden, hätte man eine gerade Linie erhalten. Diese verlief direkt von Paris zur südspanischen Hafenstadt Cadiz und damit zeigte diese Linie genau nach Brasilien. Ganz genau zeigte die Linie wie ein Zeiger eines großen Kompasses im Südwesten des Landes auf einen großen Sumpf, den die Brasilianer das Pantanal nennen, was eigentlich nur Sumpf auf Portugiesisch bedeutet. Aber niemand wusste von der Spur aus Beutetieren und so fand niemand heraus, dass die drei Panther schon längst in Südspanien an der Küste saßen, sich den Sonnenuntergang über dem Atlantik anschauten und dabei eine Kuh verspeisten. Über diesen breiten Fluss schwimme ich aber ganz sicher nicht, sagte Paco und leckte sich zufrieden seine Nase. Pancho gähnte. Das musst du auch nicht. Ich erinnere mich nämlich hier an dem großen Fluss wieder, wo ich die leckeren Hörnertiere zum ersten Mal gerochen habe. Seine Brüder sahen ihn erwartungsvoll an. Pancho grinste. Am anderen Ufer, als sie uns verladen haben. Sie bringen die Wächter von dort hierhin und die Hörnertiere von hier auf die andere Seite. Wir müssen nur herausfinden, wo das ist. Aber die Viecher riechen so gut, dass wir ihrer Spur sicher leicht folgen können. Die Panther folgten ihren Nasen bis zu einer Bucht und im Schutz der Nacht schlichen sie eine dünne Landzunge entlang auf eine menschliche Siedlung zu. Das war die erste Siedlung, der sie sich näherten, seit sie geflohen waren. Sie schlichen wieder über die Dächer und kurz darauf blickten sie hinab auf eine kleine Herde Hörnertiere. Diese wurden gerade von den Menschen auf ein großes Ding getrieben, das am Ufer im Wasser schwamm. Sah so ähnlich aus, wie das, auf dem sie selbst über den breiten Fluss gebracht worden waren. Dieses Gefährt bringt uns über den Fluss, flüsterte Pancho. Es sieht ein wenig anders aus, als das Gefährt, auf dem wir über den Fluss gekommen sind. Unseres hatte nur einen Baum ohne Äste, der geraucht hat. Dieses hat drei Bäume, die völlig mit Lianen bewachsen sind. Und das hier stinkt auch nicht so. Paco sah seine Brüder an und grinste. Ein Gefährt mit drei Bäumen für uns drei Pantherbrüder. Pancho nickte ihm zu und flüsterte. Wir nehmen es. Einige Stunden später, als alles ruhig war und es langsam heller wurde, schlichen sich die drei Brüder von ihrem Dach ans Ufer. Sie kletterten ungesehen über die schwankenden Lianen, die vom Ufer bis auf das Gefährt reichten. Dort erkundeten sie kurz ihre Umgebung und nickten sich lächelnd zu. Die Menschen und ihre Hörnertiere waren in einem anderen Teil des Gefährtes. Die Panther konnten sie riechen und rufen hören, aber nicht sehen. Sie versteckten sich in einer kleinen Höhle im Boden, die kaum größer war als die Holzhöhle, in der sie auf dem Hinweg gesessen hatten. Aber diesmal waren sie zu dritt in nur einer Höhle. Außerdem war der Boden mit zusammengerollten Lianen bedeckt. Aber das alles machte ihnen überhaupt nichts aus. Sie kuschelten sich eng zusammen und trotz des Blökens der großen Äffchen und der Hörnertiere schliefen sie sofort ein. Paco wurde als erster wach. Die Höhle schwankte leicht. Dann schaukelte sie ein wenig mehr. Paco öffnete die Augen und hob den Kopf. Das war kein Traum. Es wackelte wirklich alles. Ich glaube, wir sind schon auf dem Fluss, flüsterte Paco aufgeregt. Pancho und Pablo öffneten auch ihre Augen. Es schwankt, flüsterte Pablo. Und Pancho fragte von ganz hinten, könnt ihr was erkennen? Paco, der ganz vorne saß, streckte sich vorsichtig zum Ausgang der Höhle. Das Land ist nicht mehr da und die Bäume haben jetzt große weiße Blätter. Pancho grummelte. Und die Menschen? Paco nickte. Die sind auch da. Ich sehe nur drei, aber es riecht nach mehr. Pablo und Pancho streckten sich auch und robbten mit den Bäuchen flach auf den Boden bis zu dem Ausgang ihrer kleinen Höhle. Das Loch nach draußen war so schmal, dass sie ihre Köpfe übereinander durchstecken mussten, um gleichzeitig sehen zu können, was draußen vor sich ging. Wir bewegen uns, stellte Pablo fest. Pancho flüsterte. Und zwar auf die untergehende Sonne zu. Also schon ganz richtig. Wenn wir auf der anderen Seite sind, müssen wir nur noch am Ufer entlang nach Süden laufen, bis wir zu Hause sind. Müssen wir so lange hier drin bleiben? Fragte Paco und Pancho schüttelte energisch den Kopf und flüsterte, auf gar keinen Fall. Da wir ja sowieso schon bei Mama durch unsere Prüfung gefallen sind, weil wir abends nicht zurück waren, sind wir eigentlich noch in unserer Ausbildung. Wir machen eine Ausnahme und besuchen diese Menschen, statt sie nur zu beobachten. Wie bei den Äffchen zu Hause in der Senke, schnappen wir uns den mit den meisten Federn am Kopfschmuck und wenn der gehorcht, tun das auch alle anderen. Der Kapitän des Schiffs Esperanza war ein zufriedener Mann. Spanien war wieder einmal in seinem Kielwasser und er segelte in diesem Monat schon die zweite Ladung Rinder von Cadiz nach Progreso in Mexiko. Seine Mannschaft bestand abgesehen von seinem Steuermann aus mexikanischen Maya-Indianern. Sie waren fleißig und gehorsam. Und dazu kosteten sie fast nichts. Wenn das kommende Jahr auch so gut läuft wie das vergangene, dachte sich der Kapitän, dann kann ich mir bald auch einen Dampfer aus Stahl leisten. Nicht umsonst habe ich mein Schiff Hoffnung getauft. Glücklich setzte er seine neue Kapitänsmütze auf, auf deren schwarzem Schirm vier goldene Albatrossfedern jedem zeigten, dass er der Kapitän war. Er lächelte seinen portugiesischen Steuermann an, der sich kurz vom Ruder zu ihm umdrehte und ihn dann mit großen Augen anstarrte. Papa, stotterte der Portugiese, ohne sich zu rühren. Papa, fragte der Kapitän und sagte dann, nenne mich Capitão auf Portugiesisch oder El Capitan auf Spanisch, aber bitte nicht Papa. Sein Steuermann hatte sich nicht einen Millimeter gerührt und stotterte nur wieder. Panteras! Der Kapitän drehte sich auch um und hinter ihm auf der Brücke, am achteren Ende seines Windjammers, standen drei große schwarze Jaguare und funkelten ihn aus hellgrünen Augen an. Ihre stämmigen Beine waren gebeugt, ihre Köpfe gesenkt und ihre Muskeln angespannt wie bei jeder Katze kurz vor dem Sprung. Als Kapitän seines Segelschiffes war er es gewohnt, laute Befehle zu geben, aber nun versagte seine Stimme. »Panteras«, flüsterte er und glaubte im nächsten Augenblick aufgefressen zu werden. Aber die Panther rührten sich nicht, fixierten ihn nur alle drei mit ihren Augen. »Panteras«, sagte er etwas lauter, und als die drei sich noch immer nicht auf ihn gestürzt hatten, wie er es erwartete, schrie er aus vollem Hals, »Panteras!« Einige Indios kamen auf die Brücke des Schiffes gestürzt und fielen sofort auf die Knie, als sie die drei schwarzen Panther sahen. »Panteras!« schrie der Captain wieder. »Das sind schwarze Jaguar«, sagte einer der knienden Maya-Indianer ehrfürchtig. Sie sind Eshpalenke, wichtige Gottheit nicht nur für Maya, auch für Tolteken, Olmeken, Azteken und Inka, sagte er und fügte dann noch stolz hinzu. Aber nur wir Maya stammen direkt von dem Jaguar ab. Keine Angst, sie fressen niemals Menschen. Den Kapitän beruhigte das nur wenig. Er stand den Dreien am nächsten und wollte sich noch immer nicht bewegen. Er befahl dem Steuermann, der hinter ihm stand, er solle sich einen Bootshaken nehmen. Der Steuermann fragte, ob der Kapitän denn keine Waffe an Bord habe, und der antwortete, dies sei kein Kriegsschiff. Der Steuermann sah zu den Panthern, dann zu den Maya, dann zu seinem Chef. Er bewegte sich ganz langsam und vorsichtig, als er sich schließlich den Bootshaken nahm. »Der eine da hat einen spitzen Stock«, fauchte Pablo, und allein sein Fauchen reichte, dass der Mann den Stock wieder fallen ließ. »Jetzt will ihr Anführer nach dem Stock greifen«, fauchte Paco, und Pancho grinste. Er hatte es sich auch besser überlegt. Gut so, dann muss er nicht verdroschen werden, fauchte er. Dann ging er langsam an den Anführer heran. Als Pancho ganz nah war, zeigte er dem Menschen seine Pranke. Dann fuhr er die Krallen ein und streichelte ihn mit seiner Pfote. Der Anführer der Menschen entspannte sich etwas. Dann klapperte er kurz wie ein Papagei, der andere Mann drehte an irgendeinem Holzding und die Sonne begann sich zu bewegen. Paco sah nach oben, als er bemerkte, wie sich die Schatten auf dem Boden veränderten. Ihr Wahnsinn hat Methode. Seht mal, er dreht an diesem Ding und die Sonne bewegt sich. Pancho sah sich um und hielt seine Schnurrhaare in den Wind. Der dreht nicht die Sonne, fauchte Pancho wütend. Der dreht uns mit dem ganzen Gefährt. Die wollen zurück ans Ufer. Pablo, schnapp dir den anderen. Während Pancho dem Anführer seine Krallen zeigte, sprang Pablo an dem hoch, der das hölzerne Ding drehte. Wir müssen auf die andere Seite, fauchte er ihn an. Der drehte immer noch, aber langsam wanderte die Sonne wieder über den Himmel nach Südwesten, wo die drei auch hin wollten. Sie sind nicht so dumm. Sie wissen, dass wir sie verhauen könnten, wenn sie nicht machen, was wir wollen, stellte Pancho fest. Und Pablo sagte, die Dunkleren scheinen sogar zu wissen, wie man uns zu Hause richtig begrüßt, wenn man ein Mensch ist. Seht nur, die knien immer noch und können es nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Ich kann es selbst kaum glauben, lachte Pablo und ließ den Mann in Ruhe, der das runde Holzding nun nicht mehr drehte. Pancho lief vom Anführer der Menschen weg, durch die Gasse, die die aufgeregten Menschen ihm gebildet hatten, bis zum ersten Baum. Er schnupperte, dann rieb er sich daran. Schließlich stellte er sich daran auf und kratzte genüsslich mit seinen Vorderpfoten tiefe Furchen in die glatte Rinde des Baumes. Paco wollte auch, aber Pancho fauchte ihn nur an. Drei Brüder, drei Bäume! Paco lief zum zweiten Baum, der ein Stück weiter genau in der Mitte dieses schwimmenden Gefährts stand. Paco sah daran hoch. Dieser mittlere Baum war auch der höchste von den dreien. Er schüttelte den Kopf und lief dann noch einen Baum weiter. Dieser war der kleinste. Er markierte ihn als seinen und lief wieder zurück zu Pancho. Pablo kam ihm grinsend entgegen, ging zu dem großen Baum in der Mitte, markierte ihn mit tiefen Kratzern und seinem Duft. Pancho rief, »Ich übernehme die erste Wache!« Dann kauerte er sich unter seinem Baum zusammen, sah kurz nach oben und war mit einem guten Jaguarsprung schon fast bis zur Hälfte den Baum herauf. Paco rollte sich unter Panchos Baum zusammen und beobachtete aufmerksam den Anführer der Menschen und das andere helle Äffchen. Pablo ging auf Erkundungstour. Zu jedem Kratzbaum gehört immer auch ein Territorium und das wollte er nun genauer kennenlernen. Er brachte die Äffchen dazu, ihm alle Höhlen aufzumachen und dafür zu sorgen, dass sie offen blieben. Dann traute er sich hinein. Seine Brüder würden ihm schon helfen, sollten die Menschen wieder versuchen, ihn einzusperren. »Es sind Geister«, sagte Tatscha zu den anderen Maya, als der schwarze Panther an ihnen vorbeischritt, ohne sie dabei besonders zu beachten. So wie die Legenden unser Ahnen es erzählen. Sie laufen mitten unter uns und sie töten uns nicht. Eshpalenke, es sind drei Wanderer aus dem Reich der Götter und wir müssen ihnen helfen, an ihr Ziel zu kommen. Die anderen Maya nickten zustimmend und sahen dem Panther nach, der sich gerade in der Vorratskammer umsah. Die Esperanza hatte günstige Winde, die sie schnell nach Westen trieben. Nach nur 3 Wochen, in denen die drei Brüder nur 3 Kühe verspeisten, erreichten sie die Küste der Yucatan-Halbinsel und segelten daran entlang nach Westen, um in Progreso an Land zu gehen. Aber als die Panther die grünen Bäume an der Küste sahen und den Duft des anderen Ufers witterten, hielt sie nichts mehr zurück. Sie sprangen einfach ins Wasser, schwammen an Land und verschwanden sofort im Dschungel. Sie drehten sich nicht einmal nach den staunenden Menschen auf dem Schiff um, die mit nichts als einer verrückten Geschichte zurückblieben, für die sie nur ein paar Kratzer am Mast als mickrigen Beweis hatten. »Wir sind noch nicht zu Hause«, schnurrte Pancho, als sie wieder in einer Lichtung kuschelten. »Wir essen eine Kleinigkeit, schlafen etwas und heute Nacht geht es weiter.« In den ersten Nächten hielten sie sich am Ufer des riesigen Flusses und liefen nach Süden. Als Paco die erste Korallenschlange fand und Pablo den Kratzbaum eines anderen Jaguars entdeckte, wussten sie, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Sie kamen auch an den alten Pyramiden vorbei, die mit den Abbildungen der Jaguare drauf. Genau wie ihre Mutter es erzählt hatte. Die meisten Pyramiden waren vom Dschungel überwuchert und auf der ersten, auf die sie kletterten, fanden sie einen fremden Jaguar, der dort wohnte und sie mit lautem Fauchen verjagte. Trotzdem überredete Pablo den ängstlichen Paco und den skeptischen Pancho, auf jede Pyramide, an der sie vorbeikamen, heraufzuklettern. Sie lagen oben auf den Pyramiden, blickten über den Wald und freuten sich sogar, als sie die nervigen Brüllaffen zum ersten Mal wieder hörten. Sie rochen auch immer häufiger andere Jaguare, aber da diese sich normalerweise aus dem Weg gehen, wenn sie nicht gerade Brüder sind, bekamen die drei keine anderen Wächter zu sehen. Aber sie sahen den Unterschied, den die Wächter in diesem Wald machten. Die Pflanzen waren alle dicht, kräftig und grün. Dieser Wald war im Gleichgewicht, wie alle Wälder, über die Jaguare wachten. Sie liefen nach Süden, manchmal mussten sie ihre Richtung ein wenig anpassen, weil der ganz große Fluss den Verlauf seines Ufers änderte. Sie kamen trotzdem jeden Tag ein gutes Stück voran, und der einzige Mensch, den sie sahen, war so mit seinem Holzgestell beschäftigt, dass er sie anscheinend gar nicht wahrnahm. Der Fotograf war mit seinem Fotoapparat nach Kolumbien gereist, um dort in der Provinz Panama ein Foto von den Kindersoldaten zu machen, die im kolumbianischen Bürgerkrieg kämpften. Ganz früh am Tag hatte er sich in der Nähe der Provinzhauptstadt aufgebaut, weil ihm gesagt worden war, dass die 10- oder 12-jährigen Soldaten jeden Morgen an dieser Stelle vorbeiziehen würden. Er bereitete seinen Fotoapparat vor. Er hatte sich gerade unter das schwarze Tuch gestellt, das hinten an seiner Kamera hing, und im Schatten auf den Sucher geschaut. Direkt vor ihm kamen drei schwarze Panther angelaufen. Obwohl er wusste, dass sie sich zu schnell bewegten, drückte er den Auslöser. Auf dem Foto war später nur ein dunkler Schatten zu sehen, der sich durch die untere Hälfte eines Fotos von einem leeren Wald zog. Die drei ließen den Bürgerkrieg in Panama hinter sich und in den Darién-Sümpfen überquerten sie die Landbrücke nach Südamerika. Sie durchquerten Kolumbien und waren bald wieder in ihrer Heimat Brasilien, wo sie den mächtigen Amazonasfluss durchschwammen und weiter nach Süden liefen. Die Tiere und Pflanzen wurden immer vertrauter, und als sie schließlich ihre niedlichen Äffchen wiederfanden, die ersten Menschen, die sie je gesehen hatten, da wussten Paco, Pablo und Pancho, dass sie fast wieder zu Hause waren. Sie liefen weiter, bis ihnen auch Flüsse und Bäume wieder vertraut erschienen, dann suchten sie ihren alten Wohnhügel. Ihre Mutter war genau da, wo sie gewesen war, als sie losgegangen waren. Sie beugte sich gerade über zwei kleine Jaguare, die nicht viel größer waren als der Kopf ihrer Mutter. »Mama«, rief Paco, und ihre Mutter drehte sich um. Sie funkelte die drei böse aus ihren großen Augen an. »Die ist wütend«, flüsterte Pablo, als er ihr Gesicht sah. Sie fauchte. »Mach, dass ihr wegkommt!« Pancho hob den Kopf und legte ihn schräg. Aber Mama, schnurrte er, und sie fauchte noch einmal. Haut ab! Dann kam sie mit Klauen und Zähnen auf sie zugesprungen. Die Brüder machten einen erschreckten Satz zurück. Verschwindet, fauchte sie noch einmal, als sie sich herumdrehte und wieder zu ihren beiden Kleinen ging. Pablo, Paco und Pancho drehten sich traurig um und schlichen mit hängenden Köpfen weg. Als sie aus der Sichtweite waren, ließen sie sich in einer Lichtung zu Boden sinken. Eine Stimme sagte, »Nehmt es nicht so schwer.« Die drei Brüder schreckten hoch und sahen sich um. Ein Panther kam aus einem Baum gesprungen und schritt langsam auf sie zu. Der Panther war schneeweiß. Als er bei den staunenden Brüdern angekommen war, rieb er seinen Kopf an einem nach dem anderen und gab jedem von ihnen einen dicken Jaguarschmatzer. Dann lächelte er sie an und sagte, »Moderne Jaguarfrauen sind so. Sie dulden keine männlichen Jaguare in der Nähe ihrer Kinder. Sie sagen, sie hätten ihre Gründe, aber sie verraten sie nicht. Akzeptiert es einfach und besucht sie erst wieder, wenn ihre Kleinen die Jaguar-Ausbildung bei ihr abgeschlossen haben. Dann ist sie auch wieder besser drauf.« Paco fragte, »Wer bist du?« Pablo fragte, »Was machen wir bloß?« Und Pancho fragte, »Wie sollen wir jetzt unsere Ausbildung abschließen?« Der weiße Panther setzte sich vor sie hin und sagte, »Kraft meines Amtes als Großwächter des Waldes erkläre ich eure Ausbildung für beendet. Ihr habt alle mit Auszeichnung bestanden.« Paco und Pablo fragten, »Wer bist du?« Und Pancho fragte, »Wie haben wir denn unsere Prüfung bestanden?« Der alte Panther stand auf, drehte sich herum und sagte, »Ihr könnt mir ja erzählen, wie ihr die Prüfung bestanden habt. Ich nehme an durch euren großen Willen. Ich bin sehr daran interessiert, was ihr erlebt habt. Kommt mit mir.« Paco, Pablo und Pancho fragten im Chor, »Wer bist du?« Der weiße Panther drehte sich noch einmal um und lächelte. »Ich bin euer Papa.«